nach Osten in Steppe und Sumpf und weiter zum Wolgastrand. So grüß unsere toten Soldaten dort, die Helden in fernem Land. Sag, in der Heimat, da blüht jetzt der erste Mohn, und die Stare, sie brüten schon. Kräftig und hoch steht im Felde der Klee, und die Lerchen steigen wie eh und je. Sag es den Toten behutsam und leis, vergiss es nicht. Sie liebten Deutschland ja so heiß. Im Norden das eisige Land, und spürst du sein tiefes Weh. So grüß unsere toten Soldaten dort, die Helden in Nordland Schnee. Sag, in der Heimat, da spielt jetzt so manches Kind, in Locken greift leise der Wind. Korn wogt im Felde und duftet im Blühen, die Herde steht im Maiengrün. Sag es den Toten, sie ruhen im Eis, vergiss es nicht. Sie liebten Deutschland ja so heiß. Kommst du nach Westen zum Dünenrand, weiter zum grauen Meer. So grüß unsere toten Soldaten dort, die Helden vom deutschen Heer. Sag, in der Heimat beginnt jetzt die schönste Zeit, in Wäldern der Kuckuck schreit. Trollblumen leuchten und Löwenzahn weht, und die Wiese in Blüte steht. Sag es den Toten, sie ruhen im Meer, vergiss es nicht. Sie liebten Deutschland ja so sehr. Kommst du nach Libyen und siehst du den Nil und Afrikas heißes Land. Grüß unsere toten Soldaten dort, die Helden im Wüstensand. Sag, dass zu Hause noch immer der Brunnen klingt, von uralten Dingen singt. Pfingstrosen stehen am Gartenzaun und Frauen, die voll Trauer schauen. Sag es den Toten, die Wüste ist leer. Sie liebten Deutschland ja.